Mädchen, du bist die einzige Frau, die ich will. Ich liebe die Gespräche mit dir. Ich liebe es einfach, mit dir zusammen zu sein. Du bist die einzige, die ich will. Ich liebe dich für immer, immer, immer, immer. Speisebein, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Speisebein, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Ich will ficken, ficken, ficken. Könnt jedes Mal auf mein neues Haus ticken, wenn ich mein Fick nicht bekomme. Mädchen, was los? Sei doch nicht so brüde. Setz dich auf meinen Schoß. Reib dein Arsch direkt an meinen Schwanz. Reib ihn so hart, ich weiß, dass du's kannst. Zeig mir deine Titten, zeig mir deinen Arsch. Damit du jetzt nicht schmust, lass ich dir den Marsch. Also Marsch, Marsch, entblöße dich. Marsch, Marsch, streck deinen Arsch in mein Gesicht. Du bist sexgeil, ich bin sexgeil. Und zusammen ficken wir auf den Rape-Sex-Style. Marsch, Marsch, blas meinen Schwanz. Marsch, Marsch, schluck ihn so tief du nur kannst. Zeig mir deinen Arsch, zeig mir deine Titten. Zeig mir deine Fotze, ich will fick, ich will fick. Spreiz die Beine, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Spreiz die Beine, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Schlampe, du glaubst auch nicht wirklich. Ich liebe dich, wie lächerlich. Du bist so jämmerlich, du brüde Sau. Ich hasse dich, Nutte, du bist keine Frau. Liebe und Reden, was für ein Dreck. Interessiert mich nicht, nur Ekstase im Bett. Ist, was ich will, ist, was ich brauch. Ohne den Rausch stehe ich auf den Schlauch. Also komm, Fotze, hol die Titten raus. Luxuria am Bett, sie bricht jetzt aus. Sie bricht jetzt aus, ich kann nicht widerstehen. Luxuria, die Sucht in mir drin. Sie ist in mir drin, gleich wirst du verstehen, was hier los ist und wie krank ich doch bin. Du bekommst Angst, du hässlicher Gaul. Ich ficke die Fotze und danach dein Maul. Spreiz die Beine, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Spreiz die Beine, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Luxuria, Fotze, ich mach dich klar. Also spreiz deine Beine und check deine Lippen. Spring auf mir rum und wacke mit den Titten. Note, was ist los? Was machst du für Zicken? Ich zieh dir an den Haaren, du willst nicht weiter ficken. Mir egal, Mann, Fotze, mein Schwanz bleibt drin. Damit du nicht schreist, steck ich dir meinen Schwanz in den Mund, den Mund, den Mund, den Mund. Mach Platz, such dein Schwanz wie ein Hund. Du Fotze, Fotze, auf die Knie. Ich behandle dich wie lebloses Vieh. Liebe, dieses Wort ist mir fremd. Ich kenne nur das, was jeder kennt. Ficken, ficken, ficken, Luxuria. Luxuria. Spreiz die Beine, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Spreiz die Beine, jetzt fick ich dich in die Fotze und ins Gesicht. Zwischen die Backen und die Titten. Ich will ficken, ficken, ficken. Spreiz die Beine, jetzt fick ich dich